Der Böhme Georg gerät mit der Kurie in Streit und wird als rückfälliger Ketzer vom Papst 1466 seiner Würden für verlustig erklärt, worauf ein neuer Hussitenkrieg ausbricht. Der katholische Adel ruft den König von Ungarn ins Land. Bald danach, 1469, wird Matthias zum König von Böhmen gekrönt, doch weiß sich der verschlagene Tscheche bis zu seinem Tode 1471 unbesiegt zu halten. Die Böhmen aber wählen jetzt den Polen Wladislaw zum König. Der Kaiser kann in die ganze Entwicklung nicht eingreifen, da er in neue Kämpfe mit seinem Adel verstrickt ist. Um diese Zeit vollzieht sich der Zusammenbruch einer gewaltigen Macht, die sich, das alte lotharingische Zwischenreich erneuernd, in die Westflanke Deutschlands und in den Osten Frankreichs eingekrallt hatte. Ihr Kern war das französische Herzogtum Burgund, die Bourgogne, das der französische König Johann II. 1363 seinem jüngsten Sohne Philipp dem Kühnen verlieh. Dieser gewann die Grafschaften Nevers und Charolais und das Lehen des Deutschen Reiches, die Freigrafschaft Burgund, 1384 auch Antwerpen, Flandern und die Grafschaften Artois und Rethel dazu. Er wusste Johanna von Brabant dazu zu bewegen, seinem Bruder Anton Brabant und Limburg zu vermachen, die 1430 an die burgundische Hauptlinie fallen. Johann der Unerschrockene vermählte sich mit Margarete von Holland, der Tochter des Wittelsbachers Albrecht von Holland, Seeland, Friesland und Hennegau. Verwandtschaftliche Beziehungen zu den deutschen Fürsten am Rhein, auch zu den vorderösterreichischen Habsburgern und den Grafen von Württemberg verstärkten die Position des neuen Herrscherhauses. Philipp der Gütige von 1419 bis 1467 entreißt nun die holländischen Besitzungen der rechtmäßigen Erbin Jakobäa von Bayern und kauft 1429 Namur. 1443 überlässt ihm die Luxemburgerin Elisabeth von Görlitz das heruntergekommene Lützelburg. Kaiser Sigmund hat dem Burgunder die Belehnung mit den Reichslehen verweigert und die Reichsrechte auf die Bourgogne wieder lebendig gemacht, aber diesen Bemühungen keinen kriegerischen Nachdruck zu geben vermocht. Unter Friedrich können sich die Herzöge wieder ruhig ausbreiten, und Philipp verlangt von diesem die Belehnung mit seinem Besitzer als Königreich, dem die Herzogtümer Geldern, Kleve, Jülich, Mark und Moers, die Grafschaft Wodemonde und die Herzogtümer Bar und Lothringen als Lehensrührig angeschlossen werden sollen. Die Verhandlungen kommen aber zu keinem Abschluss. Philipps Sohn, Karl der Kühne, von 1467 bis 1477, macht das Bistum Lüttich von sich abhängig, zwingt dem Herzog von Geldern und Zutphen sein Gebiet 1473 ab und benutzt die Geldbedürftigkeit Sigismunds von Tirol, um den Sundgau und die Landgrafschaft Oberelsass, die Grafschaft Pfirth, die Grafschaft auf dem Schwarzwald, Schloss und Stadt Breisach und die Städte Rheinfelden, Säckingen, Laufenburg und Waldshut pfandweise an sich zu ziehen. Der Herzog ist nun bereit, seine Tochter Maria an Maximilian, den Sohn Friedrichs, künftigen römischen König und Kaiser, zu geben, wenn Friedrich ihm die Kaiserkrone verschaffe. Jedoch eine Trierer Zusammenkunft 1473 führt zum Bruche. Der Tiroler bemächtigt sich, verbündet mit dem französischen König Ludwig XI. Und versöhnt mit den Schweizern der Pfandbriefe, während Karl der Kühne am Rhein beschäftigt ist. Der Herzog sieht sich auch von den Schweizern in der Freigrafschaft Burgund überfallen und verständigt sich darum mit dem König von Frankreich. Er bemächtigt sich Lothringens durch die Einnahme der Herzogstadt Nancy 1475, worauf er sich gegen die Schweizer wendet und Granson am Neuenburger See erobert. Trotz seiner ausgezeichneten Artillerie wird er aber hier von den Eidgenossen am 1. März 1476 mit Übermacht geschlagen. Als der Herzog mit neu gesammelten Kräften Murten belagert, erfechten die zum Entsatz heranrückenden Schweizer wiederum mit Übermacht angreifend einen neuen Sieg. Mit Mühe entronnen, rüstet Karl in seinem Stammland ein neues Heer. Indessen erobert der Herzog von Lothringen im Bund mit den Eidgenossen sein Land zurück. Als Karl nach Mitte Oktober wieder vor Nancy steht, eilt ein Heer von Schweizern dem Lothringer zu Hilfe. Der Herzog wird am 5. Jänner 1477 bei Nancy völlig geschlagen und bleibt auf dem Schlachtfelde. Karl hat keinen Sohn. In die Verlobung seines einzigen Kindes Maria mit Maximilian hatte er 1476 eben noch gewilligt. Der hilflosen 20-Jährigen entreißt der französische König das Herzogtum Burgund, die Freigrafschaft Artois, die Picardie und den Hennegau. Die von den Ständen bedrängte Herzogin ruft, ehe es zu spät, Maximilian zu Hilfe, der auf abenteuerlicher Brautfahrt eintrifft und am 19. August 1477 in Gent mit ihr die Ehe schließt. Friedrich III. Vermittelt gegen Frankreich ein Bündnis mit den Eidgenossen, sein Sohn aber schlägt in glänzender Waffentat die Franzosen bei Gönegate 1479, während die Schweizer die Freigrafschaft zurücknehmen. Als aber Maria durch einen unglücklichen Sturz vom Pferde 1482 frühzeitig stirbt, wollen die Stände die Vormundschaft des Habsburgers über sein erst vierjähriges Söhnchen Philipp nicht anerkennen. Sie klagen über das wilde Wesen des Erzherzogs und dessen deutsche Ratgeber. Die Stände erzwingen noch im gleichen Jahre den Frieden von Arras mit Frankreich, der diesem die Picardie und das Herzogtum Burgund überlässt. Maximilians Tochter Margarete aber wird als zweijähriges Kind nach Paris geschickt, um später als Gemahlin dem Dauphin Artois die Freigrafschaft Morson, Auxerre und Charolais und Bar-sur-Seine zuzubringen. Bei Nichtzustandekommen oder Kinderlosigkeit dieser Ehe soll Philipp die Länder zurückerhalten. Maximilian weiß sich schließlich durch geschicktes Eingreifen in die Parteikämpfe von Flandern als Regent und Vormund für seinen Sohn zur Geltung zu bringen. Jedoch 1488 wird er von den aufsässigen Ständen in Brücke durch Überfall gefangen genommen und erst auf das Anrücken eines Reichsheeres, an dessen Spitze der Kaiser persönlich steht, wird Maximilian, der inzwischen römischer König geworden ist, freigegeben. Er zwingt dann selbst 1489 die Stände Flanderns zum Gehorsam.